Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute geht es um Wölfe und Hunde, um ihr Verhalten und um die Erforschung ihres Verhaltens. Wir haben dazu mit Günther Bloch in Kanada telefoniert. Er ist Kynologe und erforscht Wölfe und auch Hunde schon seit vielen Jahren. Das Interview war insofern eine Premiere, als dass wir zum ersten Mal zu zweit jemanden am Telefon interviewt haben. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt und hat auch echt Spaß gemacht. Das werdet ihr ja gleich selber hören. Günther Bloch hat auch gleich losgelegt und hat uns erzählt, wie er eigentlich auf den Wolf bzw. auf den Hund gekommen ist. Angefangen hat im Prinzip alles, dass ich von Kind an schon immer mit Tieren zu tun hatte, von zu Hause aus. Und dann im Prinzip aus dem Hobby Beruf geworden ist. Fing ja dann mit der Hundepension an, die wir damals vor 30 Jahren gemacht haben, mit einem völlig neuen Konzept, nämlich Gruppenhaltung. Die gab es ja damals überhaupt nicht. Und daraus hat sich dazu alles ein bisschen entwickelt. Hatte damals auch Kontakt dann zu verschiedenen Biologen. Eberhard Trummler dürfte an sich ja ein Begriff sein. Und habe da eben halt dann dadurch Wolfsmischlinge kennengelernt und beobachtet in den Gehegen damals in der Trummlerstation. Und daraus ist dann im Prinzip dann wiederum der nächste Schritt geworden, erstmal Gehegewölfe woanders, dann auch in den USA und so weiter zu beobachten, Verhalten zu dokumentieren und dann eben letztendlich 1991 hier in Kanada im Banff National Park freilebende Wölfe und dann die Vergleiche zu den einzelnen Dingen dann, ne? Also Gehegewölfe, Freilandbeobachtungen und dann welche Rückschlüsse man schließlich auf Haushunde ziehen kann. Interessieren uns Wölfe nur, weil wir da was über Hunde lernen können oder sind Wölfe an sich interessant? Ja, ich meine, das sind sehr mystische Tiere, sage ich jetzt mal, ne? Im Sinne von entweder man liebt sie oder man hasst sie, so ungefähr. Und mich persönlich hat aber jetzt eben halt die Kombination dann halt zum Hund interessiert. Und dass sie dann interessante Tiere auch generell sind, das ist ja ohne Zweifel klar, logisch. Gut, gucken wir vielleicht ein bisschen in die Historie. Seit wann gibt es denn überhaupt Hunde? Also, dass der Hund vom Wolf abstammt, ist, denke ich, soweit bekannt. Wobei ich da jetzt auch gelesen habe, da gab es auch mal andere Ansichten, dass irgendwie der Schakal da auch eine Rolle gespielt hat. Aber das scheint ja inzwischen die Lehrmeinung zu sein, dass der Hund wirklich nur vom Wolf abstammt. Ja, also die Schakal-Sache kam ja damals von Konrad Lorenz, der aber selber späterhin sich wieder selbst berichtigt hat. Und wenn man eben halt nur in einem Satz kurz erklärt, sind also Wolf und Hund genetisch enger miteinander verwandt als Wolf mit anderen hundeartigen Kaniden, wie beispielsweise eben Schakal oder Kojote oder was auch immer. So, das heißt also, die Lehrmeinung ist, ich glaube, ich kenne auch keinen mehr, der bezweifeln würde, dass der Hund vom Wolf abstammt. Also bleibt die Frage übrig, wie und wo ist er entstanden? Da gab es ja in den letzten Jahren immer wieder mal so verschiedene Meinungen. Der eine meinte eben halt im asiatischen Bereich, der andere hier, der andere dort. Und die neueste Version, die jetzt ungefähr seit März diesen Jahres publiziert worden ist, die also auf langjährigen Untersuchungen sich bezieht, sagt also, dass ungefähr zur gleichen Zeitraum an verschiedenen Stellen der Erde aus unterschiedlichen Wolfstypen unterschiedliche sogenannte Urhundetypen entstanden sind. Und da geht man von drei Plätzen auf der Erde aus, einmal im zentralasiatischen Raum, wo dann also eine Urhundepopulation daraus entstanden ist. Alles so ungefähr circa grob 14 bis 15, 16.000 Jahre ist das Ganze dann her. Das sind also so Urhundetypen wie dann die viel berühmten Dingo-artigen Tiere. Dann gab es ungefähr gleichzeitig im Nahen Osten eine andere Wolfspopulation, also ein anderer Wolfstyp und dementsprechend auch eine andere Urhundetypus. Das sind also Paria-Hunde-artige, wie heute beispielsweise, die man unter den Rassen kennt, Basenji oder Kanaan-Hund, so dieser Typus. Und dann gab es noch eine dritte, um das Ganze ein bisschen zu verkürzen, wiederum aus einem anderen Wolfstypus. Und da sind die Spitzartigen daraus entstanden. Und da gibt es ja auch bei uns in Deutschland konkret Nachweise an den Pfahlbauten am Bodensee, wo die ersten Spitzartigen ja dann auch nachgewiesen sind, sodass also summa summarum nicht aus einem Wolf oder einem Wolfstyp Hunde entstanden sind, sondern aus drei verschiedenen große Mengen an Urhundepopulationen. Und da daraus sind dann wiederum die heutigen Rassen entstanden, die meisten im Übrigen in der viktorianischen Ära, so um 1800, 1820. Da gab es eine Riesenexplosion für alle möglichen, heute teilweise auch bekannten Hunderassen. Ich war immer irgendwie der Meinung, und wahrscheinlich täusche ich mich da, dass Hunde mehr oder weniger unter dem Einfluss des Menschen sozusagen als Zähmung des Wolfs entstanden sind. Das klingt jetzt nicht so. Das klingt mir jetzt eher so, dass die ganz normal über evolutionäre Mechanismen, warum auch immer sozusagen, aus dem Wolf entstanden sind. Ja, es gibt ja zwei verschiedene, sage ich jetzt mal, Ausrichtungen. Die eine, die gehen eben halt davon aus, dass ein Selbstzähmungsprozess stattgefunden hat. Das wäre also beispielsweise, dass eine Nische entstanden ist und weniger scheue Wölfe, wobei ich generell gar nicht glaube, dass die früher also scheu waren. Wovor sollen sie denn so groß scheu gewesen sein? Vor Steinzeitmenschen mit ein paar Speeren in der Hand wohl kaum. Wer Wölfe kennt, weiß, dass die sehr intelligent sind und sich sehr gut eben halt am Tagesrhythmus von Menschen eben halt auch orientieren können. Das ist für die überhaupt kein Problem. Dazu später. Dass also ein Selbstzähmungsprozess, also eine Selbstselektion stattgefunden hat. Und daraus dann bedingt wiederum im Prinzip eben die Menschen, die Wölfe, die in der Nähe bei ihnen gelebt haben, dann halt die ersten Welpen davon übernommen haben. Das ist die eine. Und die andere ist die rein künstliche Selektionsschiene, sage ich jetzt mal, dass eben halt aus einer rein wilden Wolfspopulation dann eben wiederum durch künstliche Selektion der Zähmungsprozess dann erst stattgefunden hat. Da streitet man sich heute eben halt immer noch. Das sind so die beiden groben Ausrichtungen, sage ich jetzt mal. Diese 15.000 Jahre ungefähr, die Sie jetzt genannt haben, das ist ja von der Evolution her gesehen kein so langer Zeitraum. Waren denn die Wölfe damals, die dann eben, von denen sich die Hunde dann abgespalten haben, vergleichbar mit den Wölfen heute, oder hat bei denen auch wiederum eine Evolution stattgefunden? Also die man irgendwie wirklich sehen kann. Ja, aber Evolution ist ein ewiger Anpassungsprozess zunächst mal. Ja, wer weiß, wie die früher waren. Also soll man das mal so ausdrücken. Ich habe mir mal eine These aufgestellt vor ein paar Jahren, weil man ja immer streitet, sind die eben halt aus Wachgründen übernommen worden, was ja ein Vorteil wäre im damaligen Leben, oder hat man sie als Jagdbegleiter mitgenommen, und da gibt es ja eben halt alle möglichen Ausrichtungen. Ich glaube also eher, dass das aus sozialen Gründen war. Und mal ganz provokant, wer erzählt uns denn oder wer würde uns heute denn verneinen, dass vielleicht dann damals die ersten Welpen, die man übernommen hat, nicht auch ein schönes Spielzeug waren für die Kinder, und die Eltern mal ihre Ruhe hatten. Und wenn wir jetzt heute wissen, an mehreren Stellen der Erde dieser Prozess dann stattgefunden hat und dadurch bedingt eben halt dann andere, wie beispielsweise die Vorteile als Jagdbegleiter und so weiter, eben als sekundär hinterherkamen. Sie haben jetzt diese drei möglichen Ursprünge von Hundehaltung genannt. Ist das denn historisch gesehen so, dass alle Völker auf der Erde Hunde gehalten haben, also irgendwann dann? Oder gibt es auch also Völker, die heute, ohne Hunde gelebt haben? Was wir heute wissen, ist eben halt in dann den ganzen eben benannten Stellen der Erde nachgewiesen worden durch eben halt Knochenfunde, Schädelfunde, Gräber oder Höhlenzeichnungen oder was auch immer, dass eben halt im Grunde genommen die meisten von den uns heute Bekannten durchaus eben halt dann Hunde hatten. Da kann man von ausgehen, ja. Wobei das ja wahrscheinlich wirklich ein sehr fließender Übergang war, dass dann auch diese halb gezähmten Hunde sich dann wiederum mit Wölfen gekreuzt haben. Sehr gut möglich. Und dann kommen natürlich dann noch verschiedene Kontinente hinzu, wo es erheblich später stattgefunden hat. Also Australien nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wo wir ja wissen, dass diese Dingo-artigen eben halt frühestens vor 4.000 bis 5.000 Jahren mit nach Australien genommen worden sind. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sieht es jetzt in allen diesen kleinen Inselstaaten aus, von Indonesien über Malaysia oder sonst wo. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Bei Australien wissen wir es, da sind sie eben gerade mal 4.000 bis 5.000 Jahre. Also auf dem Kontinent war eben dann in Australien das Ganze erheblich später, und der Ursprung dessen war, ja, wie eben schon benannt, schon über mehrere zigtausend Jahre woanders längst gang und gäbe, ne? Ja, wenn man jetzt mal so einen modernen Hund sich anschaut, der vielleicht dem Wolf so rein äußerlich noch relativ ähnlich ist wie so ein deutscher Schäferhund oder so, welche physiologischen und anatomischen Unterschiede bestehen denn zwischen so einem Hund und einem Wolf? Ja, fangen wir mal so damit an, dass also über Jahrtausende hinweg durch Selektion, also durch Zuchtauslese, sich ja nicht nur Verhalten verändert hat in Richtung spezieller ja, Spezifizierungen. Ein Wolf ist ja nichts anderes als ein Zehkämpfer, im sportlichen Sinne gesehen. Mhm. Und der Hund dann eben halt der Spezialist, ne? Also der dann ein Arbeitsfeld besonders gut abdecken kann, sagen wir es mal so. Mhm. Aber nicht nur Verhalten hat sich verändert durch Selektion, also durch Zuchtauslese hat sich auch Anatomie verändert. Also wenn Sie sich einen Windhund anschauen, nehmen wir den ja jetzt als Beispiel nur exemplarisch, dann sehen Sie eben halt im Prinzip einen CW-Wert wie ein Porsche, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt, total stromlinienförmig. Dann ist eben halt ein besonders guter Hasenjäger, ein Labrador kann auch einen Hase jagen, der wird aber niemals so schnell und so gut können wie ein Windhund. Ja. Also um die Frage zu beantworten, da sieht man, dass sich eben halt auch Anatomie halt verändert hat in Richtung eines bestimmten Arbeitsfeldes, was der Mensch eben halt abgedeckt haben wollte. So, wenn man jetzt generell auf die Rassen guckt und dann eben halt fragt, wer ist jetzt näher am Wolf und wer ist eben halt nicht näher am Wolf, zunächst erstmal rein genetisch sind die ja alle miteinander sehr eng verwandt, wie ich eben schon sagte, aber wenn sie jetzt eben halt, und das sollte man ja auch tun, man sollte ja nicht Wolf und Hund 1:1 gleichsetzen, das wäre ja völliger Unsinn, sondern man muss ja Vergleiche machen und dann sieht man sowohl Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Und dann nehmen wir jetzt mal beispielsweise alle nordischen Hunde, und das sind ja nur eine ganze Menge, dann sind die schon sowohl vom Ausdrucksverhalten als auch von anderen sogenannten Funktionskreisen, also Verhaltenskategorien, die man miteinander vergleicht, schon verdammt nah dran. Und wenn sie dann eben Mops nehmen, dann ist der natürlich Trillionen Lichtjahre vom Wolf entfernt. Klar. Mhm. Also insofern die nordischen Hunderassen und die spitzartigen, auch die Hütehundtypen, also gerade einen Schäferhund benannten, die sind eben halt dann in bestimmten Verhaltenskategorien schon wirklich sehr, sehr noch nah am Wolf dran. Und wenn wir jetzt nochmal so auf das Anatomische gucken, vom Skelett her, wenn man jetzt ein Wolfs- oder ein Hundeskelett findet, kann man das leicht unterscheiden, wenn der Hund jetzt dem Wolf sehr ähnlich war? Oder Das kommt auf den Typus an. Wenn Sie jetzt eben mal hier bei uns im Norden, in Kanada beispielsweise, die Skelette nehmen würden von den ganzen Inuit Dogs und von den Grönlandhunden und wie sie dann alle so heißen, dann sind die schon wiederum näher am Wolf dran, als beispielsweise jetzt eben halt irgendwelche Extremzuchten bei uns jetzt hier in Mitteleuropa, klar, die ja teilweise totale Deformierungen haben und also mit einem Ursprung, sprich Arbeitsfeldabdeckung, ja überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das sind reine Kreationen seitens des Menschen, der ein bisschen Gott spielen will oder so, ne? Gut, da ist der Zweck dann eben nicht mehr irgendwie jagen oder so, sondern... Das ist gar kein Zweck mehr. Das ist ja null. Die außer dem Menschen gefallen. Teilweise ja kommt nur überlebensfähig. Ja. Wölfe und Hunde kann man ja miteinander verpaaren, die kriegen Nachwuchs, ja, und der Nachwuchs wiederum ist auch fruchtbar. Ja, gut, aber das gibt es eben halt mit anderen Sachen auch. Also es gibt hier bei uns in Nordamerika beispielsweise sogenannte Koi Dogs, das sind also Verpaarungen zwischen Kojote und Hund. Mhm. Die pflanzen sich auch fort und denen ihren Nachwuchs kann sich eben halt dann auch, je nachdem in welchem Lebensraum sie natürlich dann leben, auch durchaus wieder weiter fortpflanzen. Gibt es da noch andere Beispiele im Tierreich, jetzt nicht Wolf-Hund-mäßig oder Kojote-Hund? Jede Menge, okay, natürlich, klar. Wir haben gerade im Moment durch Global Warming bedingt beispielsweise seit ungefähr circa 7-8 Jahren die ersten Verpaarungen und davon wieder Verpaarungen von Grizzlybär und Polarbär. Okay. Die laufen also mittlerweile hier in der Tundra rum. Sind die dann schwarz-weiß irgendwie gesprenkelt oder einigen die sich auf eine Farbe? Ja, teilweise sind die eben halt richtig gemischt. Im Grunde genommen war ja der Braunbär, das hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun, ja, der klar. Braunbär war ja der Ursprung. Daraus ist ja dann der Spezialist Eisbär irgendwann mal entstanden. Mhm. Und heute vermischt sich das eben halt wieder ein bisschen mehr, weil die Grizzlies aufgrund eben nochmal Global Warming weiter nordwärts ziehen und die Polarbären aufgrund eben halt der schlechten Bedingungen in der Arktik, wie an sich ja bekannt ist, weiter südlich ziehen. Ja. Und eben halt auch ihr Nahrungsangebot sich verändert und damit eben halt auch eine gewisse Flexibilität seitens der Polarbären gezeigt wird. Und dann verpaaren die sich und den Rest habe ich eben erzählt. Ne? Okay, ja. Ja, zurück zum Hund. Also das gibt's immer wieder in der Tierwelt, ne? Bei den Verpaarungen zwischen Wölfen und Hunden, ist das in Bereichen, wo es nur sehr kleine Wolfspopulationen gibt, ein Problem, dass das dann total, also die Art des Wolfes total aufgeweicht wird, dadurch, dass sie sich irgendwie mit verwilderten Haushunden paaren? Ja, also ich rede jetzt erstmal hier von hier. Das sind also interessanterweise die Fälle, die man bis jetzt eben halt dokumentiert hat, sind fast immer Weibchen gewesen. Einzeln lebende Weibchen, die in der Hitze eben halt dann sich Paarungspartner in der Hundewelt gesucht haben. Da sind wir ja meistens eben halt bei solchen Grönlandhunden und so weiter. Das hat es nicht nur in Grönland gegeben, sondern in verschiedenen Ecken von Kanada. Mhm. Aber in Deutschland hat es ja auch vor 5 Jahren eine Verpaarung gegeben mit einer einzellebenden Wölfin, die sich dann eben halt verpaart hat mit einem Jagdhund von einem Förster oder von einem Forstbeamten in Sachsen. Und die sind ja dann eingefangen worden. Das waren ja dann Hybriden, weil das natürlich dann eventuell hätte Schwierigkeiten geben können. Also das ist immer, wenn ein sexueller Engpass da ist, dann passiert sowas. Und sonst nicht. Also wenn eine feste Population irgendwo da ist, ein Bestand da ist, dann passiert das nicht. Dann werden Hunde eben halt dann, wenn sie in die Reviere von Wölfen reinkommen, getötet im Normalfall. Ja, Sie sagten jetzt gerade Schwierigkeiten oder man hat diese Jungtiere eingefangen, weil man Schwierigkeiten befürchtet hat. Waren das jetzt Schwierigkeiten, dass quasi die Art oder die Rasse des Wolfes verwässert wird oder dass die irgendwie ein hundeähnliches Verhalten zeigen und dann möglicherweise dem Mensch zu nahe kommen oder dem gefährlich werden können? Ich glaube beides und der Schwerpunkt aber bestimmt auf Zweiterem. Denn wenn sie eben halt jetzt dann da Wolfsmischlinge rumlaufen haben in Sachsen, dann würde das eben halt auch genau das bedeuten, was Sie gerade sagten. Also mehr Hunde, typische Verhaltensweisen. Und das würde dazu führen, dass dann mehr Nutzvieh beispielsweise angegriffen würde. Ne? Mhm. Als Beispiel jetzt nur. Ein guter Übergang zum Thema Verhalten. Ne? Ja. Wollen wir vielleicht ein bisschen reden über die typischen Unterschiede in den angeborenen Verhaltensweisen zwischen Hund und Wolf? Ja, sicher, klar. Vielleicht können Sie da einfach mal einige Beispiele nennen. Da will ich den Menschen direkt mit einbeziehen, wenn ich einleitend erstmal sage, dass also der Unterschied im Prinzip zwischen, weil man ja immer so voll spekuliert, was ist denn überhaupt jetzt so der gravierende Unterschied zwischen eben halt Wolf- oder Mensch-Hund-Beziehungen, und der besteht in erster Linie immer darin, dass Wolfseltern ihren Nachwuchs beibringen durch Vorleben und durch eben halt alle möglichen Tricks und Kniffs, die man so braucht im Leben, denen beizubringen, bis die selbstständig sind. Und wenn die selbstständig sind, dann machen die eben halt dann ihre Wanderungen und versuchen, Paarungspartner zu finden. Mit anderen Worten, sie sind dann eben halt so weit, dass sie das alles selber können. Mhm. So, beim Hund ist das ja genau umgekehrt. Der Hund soll ja möglichst verunselbstständigt werden. Das ist ja einer der Gründe, warum wir aus dem Wolf einen Hund gemacht haben schließlich. Dass wir eben halt sagen, der muss handelbar sein, der muss kontrollierbar sein, der muss eben halt unter unseren Fittichen dementsprechend ja lenkbar sein. Wobei der trotzdem seine Persönlichkeit behalten soll. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, dass das manchmal jemand zu extrem gemacht wird. Aber das wäre mal erst der generelle Unterschied zwischen Wolf und Hund. Also man kann den Wolf dann eher mit Menschen vergleichen. Wir haben ja auch unseren Nachwuchs, unsere Kinder, und leiten die an, selbstständig zu werden. Mhm. Und dann ziehen die aus und dann machen die eigene Familien auf. Und so ist das Wolfsprinzip auch. Und beim Hund wohl bemerkt, da kann ja der Schwerpunkt nicht darauf sein, dass die selbstständig machen, was sie wollen. Dann bräuchten wir ja keine Hunde, ne? Ja. Ja, das ist mal so der generelle Unterschied zwischen Wolf und Hund. Wobei man da immer schwer aufpassen muss bei Vergleichen, wie ich eben schon erwähnte. Das kommt natürlich ganz schwer auf Rassen an und eben halt auf den Lebensraum, in dem sie leben und. Und wie äußert sich denn das jetzt konkret? Also wenn man sich jetzt einen Hund als Haustier kaufen will, dann weiß ich nicht, kriegt man den so im Alter von 8 Wochen, wenn man den als Welpen nimmt. Wenn ich mir jetzt einen 8 Wochen alten Wolfswelpen hertue, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht so einwandfrei. Also was würde ich dann merken? Spät. Der Zähmungsprozess muss früher ansetzen. Also meine Frau hat das 10 Jahre gemacht im Wolfpark USA beim Dr. Klinghammer. Die werden dann aus der Höhle rausgeholt, bevor die Augen aufmachen, damit die als erstes dann eben halt Menschen sehen und riechen, ja dann sowieso, ist ja klar. Und dann werden die eben halt dann mit der Flasche aufgezogen von Menschen. Das ist also ein reiner Zähmungsprozess, der dann da stattfindet. Und mit 8 Wochen wäre das normalerweise schon viel, viel zu spät, weil dann eben halt schon eine gewisse Selbstständigkeit, also nur innerartlich mit Wölfen zusammen zu sein, vordergründig wäre. Also das ist halt, wie man macht. Mhm. Wenn man sie zusammen aufzieht, was ja verschiedene schon getan haben in all den Jahrzehnten, ist das ja oft genug gemacht worden, von Erik Ziemen angefangen, bis heute eben halt hier beim Adam Miklosi beispielsweise oder in Österreich in der Forschungsstation. Das wird immer wieder mal wiederholt und verfeinert. Aber im Prinzip läuft das ja sehr ähnlich. Die können also Hunde und Wölfe völlig problemlos zusammen aufwachsen lassen als Welpen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Die kommen eben halt auch interaktiv und im Sinne von kommunikativ miteinander prima klar. Und wenn man die unter den gleichen Bedingungen dann aufwachsen lässt, dann zeigen sich die Unterschiede erstmal, dass der Hund dann anfängt, sich mehr am Mensch zu orientieren. Ist ja auch klar. und der Wolf eben halt im Prinzip dann eigenständiger agiert, ne? Im und Sinne von eigenen Interessen mehr durchsetzt. Und das, obwohl er das nie von seinen Eltern gelernt hat, weil er ja so klein ist. Ja, na gut, ist ein Unterschied zwischen Zähmung und Domestikation. Das ist ja, was sehr oft die Leute eben halt verwechseln. Das sind die Spinner, die sich diese ganzen Wolfshybriden da kaufen. Mhm. Die verwechseln im Prinzip ja Zähmung mit Haustierwerdung. Haustierwerdung ist ja ein sehr, sehr langer Prozess über etliche Generationen hinweg. Währenddessen Zähmung, sie können alles zähmen. Wissen Sie ja selber. Sie können auch eine Krähe mit der Hand aufziehen oder was auch immer. Das ist ein reiner Zähmungsprozess. Das heißt, Zähmen ist quasi aus Sicht des Tiers gelernt, wohingegen Haustierwerdung oder Domestifikation auch dann eine genetische Komponente hat. Ganz genau. Also der Hund hat sich ja gegenüber dem Wolf genetisch eben halt sehr ausgeprägt verändert. Natürlich, gar keine Frage. Und bei Zähmung, das haben sie richtig auf den Punkt gebracht. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, weil gerade wegen derzeit die Diskussion über die Wolfshybriden wieder haben, die immer wieder mal so aufflammt alle paar Jahre. Und im Grunde genommen ist eben halt, man versucht eben halt da der Domestikation ein Schnippchen zu schlagen, indem man dann eben halt dann so ein Wolfshybride dann über den Zähmungsprozess an den Menschen gewöhnt. Aber im Grunde genommen ist dazu nichts Nütze, weil da haben eben halt die Hunde ja nur schließlich über Jahrtausende hinweg selektiert, wie wir anfangs drüber sprachen. Ja. Also wäre das ja wieder ein Rückschritt. Wozu Rückschritte anstatt vorwärts gehen? Was ist denn der Unterschied zwischen einem gezähmten Tier und einem domestifizierten Tier? Ich will mal einfach mal eine Behauptung aufstellen, dass das gezähmte Tier, solange alles sozusagen in gewissen Grenzen passiert, sich sozusagen menschenfreundlich verhält, aber im Stress oder wenn Reflexe zuschlagen, dann eben nicht mehr. Ich meine, was ich gerade denke, ist der gezähmte Löwe, ne? Der ist ja nicht domestifiziert und im Zirkus funktioniert alles, solange alles irgendwie so funktioniert wie immer, aber sobald es irgendwie zu einer Ausnahmesituation kommt, dann kommt der Reflex durch und dann wird es ganz schnell böse. Ja, das ist eben halt, weil es reine Konditionierungsmaßnahmen sind. Das ist also ein reiner Konditionierungsablauf, der eingeübt und ritualisiert wird. Mhm. Ne? Ja. Pavlov lässt grüßen und dann klappt das, haben sie schon richtig erkannt. Und sobald eben halt irgendeine Situation reinkommt, die außerhalb der Konditionierung oder nehmen wir auch Habituation den Begriff mit rein, also Gewöhnung. Ja. Und alles, was außerhalb der Routine ist, führt dann genau zu dem, was Sie gerade sagten. Ob es dann aggressiv ist, steht auf einem anderen Blatt. Ja, klar. Das kann ja auch Flucht sein. Logisch, ja. Ne? Aber im Prinzip ist das genau der Unterschied, natürlich, klar. Und diese Vertrauensbasis, nehmen wir jetzt mal Mensch und Hund wieder als Beispiel, die hat ja ihre Wurzeln über eben halt lange Zeiträume. Und dieses Vertrauen, also der Hund rückversichert sich ja häufig dann beim Mensch, mit dem er eben halt seit Jahrtausenden zusammenlebt. Und das würde ein Wolf dann in der Situation zunächst mal nicht tun. Ja. Insbesondere dann nicht, wenn er dann fortpflanzungsfähig ist. Ja. Ich meine, junge Wölfe alle möglichen Sachen dabei bringen und so weiter, an der Leine mit denen spazieren gehen und ist alles überhaupt kein Problem, solange die eben halt dann separat gehalten werden, also einzeln, und dann immer einen Bezug zu einem Menschen haben. Und natürlich dann, wenn sie geschlechtsreif werden, spätestens so mit 3, 3,5 Jahren, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die es immer wieder mal gibt, dann kippt das ganze Spielchen um und dann sind wir wieder bei dieser Selbstständigkeit, die ich schon benannt habe. Ja. Gut, das heißt, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dann kann man sagen, man kann nicht einen Wolf wie einen Hund aufziehen und halten. Wie ist es denn andersrum? Kann man einen Hund, also einen Hundewelpen irgendwie in einem Wolfsrudel unterschieben und der wird dann wie ein Wolf? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Das müsste man mal testen. Das hat noch nie einer gemacht. Okay. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es ist eben halt erstaunlich, wie schnell rückwärts die Schritte auch gehen. Denn wir haben also zwischen 2005 und 2007 3 Jahre lang eine Freilandstudie gemacht an verwilderten Haushunden in Italien. Und die lebten also in einem Wald, denn ihre Welpen sind also wie bei Wölfen in Höhlen geboren worden. Mhm. Und die waren also absolut super scheu Menschen gegenüber, obwohl die im Wald jeden Tag von Tierschützern gefüttert worden sind, haben die sich niemals anfassen lassen. Das heißt also, der erste Prägungsbegriff in der Höhle war eben halt innerartlich. Und das hat dazu geführt, dass diese Scheuheit auch dann immer beibehalten worden ist. Mhm. Also da war nie irgendeine Möglichkeit, dass die jetzt sich anfassen lassen haben. Ne? Ja. Wir haben das ja alles dokumentiert und auch beschrieben. Also diese ganzen Prägungseinflüsse sind schon eben halt sehr enorm. Und die Frage ist eben halt, wie wäre es jetzt, wenn man dann über, weiß ich nicht, etliche Generationen so ließe? Ja. Also wie wölfischer würden die dann? Ja, und diese Gruppe in Italien, das waren aber rein verwilderte Haushunde. Da gab es keine Kreuzung mit Wölfen. Doch, da gab es am Schluss auch eine Kreuzung mit einem Wolf. Und das war auch das Interessante. Da ist also ein Wolf eingewandert in diesen Naturpark. Das war in der Nähe von Pisa, so nebenher. Hat sich halt mit einer verwilderten Haushündin gepaart. Und interessant war dann, dass dann also die Haushündin von dem Zeitpunkt an, wo die nach der Paarung nie mehr gesehen worden ist. Mhm. Das heißt also, es könnte sein, dass der die mitgeschleppt hat und die also irgendwo wesentlich verwilderter dann weiter Nachwuchs gezogen haben. Okay. Spekulativ, was ich jetzt sage, wissen wir ja nicht. Leider hatte ausgerechnet die Haushündin kein Radiohalsband an, die sich dann mit dem Wolf verpaart hat. Das hätte man über Telemetrie, also über Signale und so weiter verfolgen können. Okay. Ich habe eine Frage zu einem ganz bestimmten Verhalten, weil das in der letzten Zeit immer wieder in diversen Wissenschaftsblogs und so hochkam. Und ja, zwar das Verständnis von Zeigegesten. Das scheint ja irgendwie ein modernes Thema zu sein. Vielleicht ganz kurz. Da stürzt sich alles drauf. Ja, vielleicht ganz kurz für unsere Hörer. Also, so wie ich das verstanden habe, geht es darum, man hat einen Wolf oder einen Hund und beobachtet den im Zusammenspiel mit einem Menschen, der mit dem Finger auf etwas zeigt, zum Beispiel auf eine Kiste, wo Futter drin versteckt ist. Ja, ich kenne das ja. Mhm. Vielleicht können Sie sagen, wie da der Unterschied im Verhalten zwischen Wolf und Hund beobachtet wird? Ja, also zunächst mal dieses ganze Feld, das wird ja bei Wölfen rein auch gemacht, ist ein neues Betätigungsfeld in der Verhaltensforschung, das nennt man kognitive Ethologie. Mhm. Und in dem Feld wird ja sehr viel gearbeitet, in unterschiedlichen Stellen. So, was gemacht wird, ist im Prinzip eben genau das, was Sie sagen. Es werden eben als Hunde und Wölfe beispielsweise als Welpen zusammen aufgezogen. Das hat ja damals der Adam Miklosi beispielsweise gemacht an der Uni in Budapest und andere eben halt auch. Und wenn man dann eben halt den Finger zeigt, den Sie gerade eben halt besprachen, überprüft, was macht jetzt ein Hund, dann ist sehr häufig der Blick von dem Hund auf die Geste des Menschen, also er bezieht den Mensch mit ein, um dann auf beispielsweise Kiste Futter gelenkt zu werden. Dieselbe Übung macht man jetzt mit einem Wolf und zeigt dann eben halt auch hin, dann macht er zunächst einmal überhaupt gar nichts. Also der nimmt diesen Fingerzeig in keinster Weise irgendwie als wichtig oder als für ihn hilfreich an, sondern macht eben halt sein eigenes Ding. Das Interessante ist aber bei den Studien, die sind ja dann auch sowohl hier in den USA dann auch weitergeführt worden, als auch beispielsweise da in Ungarn, wenn die Wölfe dann längere Zeit mit Menschen zusammenleben, also wenn die jetzt 2, 2,5 Jahre alt sind, exakt die gleichen, die man vorher hatte, dann nehmen die Fingerzeige sehr wohl an. Das ist ja das Interessante an der ganzen Sache. Das heißt also mit anderen Worten, der Hund hat wohl genetisch schon das Programm drauf, so nennen wir das einfach mal, bezieht den Mensch automatisch mit ein, was für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Mensch ihm gefälligst einmal einen Hinweis geben soll, um das mal wieder ein bisschen grob zu formulieren. Und der Wolf im Zusammenspiel mit dem Mensch braucht eine gewisse Zeit, da er in Gefangenschaft aber mit Mensch weiter lebt, bezieht er dann eben halt erheblich später den Mensch mit ein, weil er dann gelernt hat, aha, so läuft das hier. Und jetzt ist ja auch dann eine bestimmte Vertrauensbasis geschaffen worden, nach so 2 Jahren Zusammenleben mit Wolf und Mensch. Und dann macht er das dann auch wie ein Hund. Ich finde es auch interessant, weil das gleiche Verhalten einmal gelernt und einmal genetisch veranlagt. Genau quasi. So. Das ist auf den Punkt gebracht, nämlich präzise der Punkt. Da der Hund sich genetisch so ausgeprägt verändert hat, heißt, dass der automatisch durch dieses lange Zusammenleben mit dem Mensch den Mensch mit einbezieht, dem eben halt vertraut, weiß, dass da ein Vorteil, in welcher Form auch immer, ob das jetzt ein Leckerchen ist oder das spielt jetzt gar keine Rolle, damit verbunden ist. Und der Wolf, der muss jetzt erstmal, weil er dann halt zwar gezähmt ist, einen längeren Vertrauenszeitraum hinter sich bringen und dann eben halt lernen, das ist für mich vorteilhaft. Interessant, weil es ja oft die Diskussion nicht nur bei Tieren, auch bei Menschen gibt, also Lernen versus Veranlagung und keine Ahnung, was mir das jetzt sagt, aber es sagt zumindest, dass es für möglicherweise das gleiche Verhalten einfach 2 Wege geben kann. Aber okay, führt vielleicht jetzt vom Thema weg. Und zweitens mal die Diskussion, die haben wir ja im Moment immer so genetisch versus Nature, Nurture. Genau, das waren die Begriffe, die mir gefällt haben. Aber sind sich aber fast alle einig darüber, dass man ganz grob, das bitte ich auch ganz grob zu verstehen, sagen kann, 1/3 ist genetisch, 2/3 ist erlernt. Okay. Das sehen wir bei unseren Wölfen ja hier in Banff beispielsweise. Die sind ja teilweise überhaupt nicht scheu. Da haben wir ja wieder ein wunderschönes Beispiel, dass eben halt Lebensraum auch Verhalten diktiert. Ja. Dieses Experiment, das wir jetzt gerade besprochen haben mit den Zeigegesten, wissen Sie, wie das entstanden ist? Hat man zufällig entdeckt, dass man damit gut diesen Unterschied zwischen erlerntem und ererbtem Verhalten untersuchen kann? Gibt es da ähnliche Experimente oder wo kommt das her? Nö, das hat sich irgendeiner mal einfallen lassen, weil über Futter man ja meistens immer interessanterweise probiert, auch beispielsweise die in letzter Zeit so in Mode gekommenen Intelligenztests. Wobei ich da überhaupt nichts von halte, um das direkt in einem harten Satz da hinzuzufügen. Nur weil der Labrador unter einem Hütchen Leckerchen schneller findet, ist er nicht intelligenter wie ein Windhund. Das sagt mir was über Verfressenheit und nicht über Intelligenz. Okay, also da gibt es irgendwelche mehr oder weniger standardisierten Tests, so wie beim Menschen, ja, auch für Hunde. Ja, also der Dr. Klinghammer in den USA beispielsweise, die haben einen Test gemacht und auch publiziert. Die haben also dann die Leute, die mit den Wölfen im Gehege regelmäßig jeden Tag Kontakt hatten, einfach in Reihen hingestellt. Und dann eben halt einmal mit einem Eimer auf dem Kopf und einmal ohne einen Eimer auf dem Kopf. Also im Sinne von Blickkontakte herstellen oder nicht Blickkontakte herstellen oder eben halt Augen zur Seite drehen oder nicht zur Seite drehen, was ja, wenn man einen Eimer auf dem Kopf hat, nicht machen kann. Ja. Und dann die Leute andersrum stellen, also einmal frontal, einmal mit dem Rücken. Und dabei sind dann eben halt solche Sachen rausgekommen, wenn sie dann mit dem Rücken stehen, dass sie dann beispielsweise überhaupt nicht reagieren. Währenddessen, wenn sie frontal stehen, trotz Eimer auf dem Kopf, die Wölfe trotzdem reagieren, weil die gelernt haben, immer wenn ein Pfleger reinkommt, kommt er ja frontal rein und bringt Futter nach A oder B. Mhm. Also da gibt es etliche verschiedene Tests in der Richtung und dann nochmal dieser Zweig der ganzen kognitiven Ethologie, der ist im Prinzip ja jetzt gerade ja, 2, 3, 4 Jahre und da wird sehr viel gearbeitet auf dem Gebiet, auch Fragen der Kooperation, die bei Wölfen ja sehr, sehr ausgeprägt ist und die man dann jetzt wiederum eben halt dann erstmal in seinen Grundzügen auseinanderdividiert, also wie kooperieren die, wie machen die das und so weiter und so weiter. Vielleicht nochmal eine Frage zum Thema Intelligenz, auch wenn das wohl nicht so Ihr Lieblingsthema ist. Wie ist denn? Nein, nur speziell auf das Hütchen-Ding. Ah, okay, so. Alles klar. Wie ist denn so Ihr persönlicher Eindruck, wenn Sie jetzt einen Hund mit einem Wolf vergleichen, sind da die individuellen Unterschiede zwischen zwei Hunden von der Intelligenz her größer als der zwischen einem Wolf und einem Hund? Oder ist ein Wolf einfach irgendwie schlauer, weil er halt in der Wildnis überleben muss? Das ist eine sehr gute Frage. Da müsste man aber jetzt erstmal definieren, welche Art der Intelligenz. Es gibt ja verschiedene. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau, was ist Intelligenz überhaupt in diesem Zusammenhang? Ja, eben. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dass die Leute eben halt immer im Vordergrund stehen haben, die sogenannte soziale Intelligenz. Sodass die beim Wolf sehr ausgeprägt sein muss und auch beim Hund sehr ausgeprägt sein muss und sich da eben halt doch sehr gleichen. Nur, dass der Hund halt mit dem Mensch eben die soziale Intelligenz sehr besonders umsetzt, ist ja gar keine Frage. So, wenn es aber jetzt beispielsweise um andere Intelligenzformen geht, nehmen wir mal jetzt rein technische Intelligenz. Da sind Hunde eben halt sehr gut im Zusammenspiel mit dem Mensch. Nehmen wir jetzt mal technische Intelligenz gleich verknüpfen mit Objekten. Ne? Mhm. Also hol mir das Dreieck, hol mir das Viereck, bla bla, kennen Sie doch wie eine Rekorde, Border Collie im Fernsehen und so weiter. Das, genau. Ja. Das ist ja rein technische Intelligenz. So, und da gibt es Umweltintelligenz und da sind wir bei der Frage von der Dame. Da sind die Wölfe erheblich besser als Hunde. Das ist ja auch logisch, weil wenn ich in einem Lebensraum lebe, wo ich verfolgt werde durch Menschen und durch allen möglichen Jagddruck eben halt über Jahrtausende hinweg eben halt immer wieder negative Erfahrungen gemacht haben, dann muss ich schon genauer hingucken. Ne? Wissen Sie, was ich damit meine? Ja. Obwohl scheue Hunde das durchaus auch tun. Wenn sie mit einem Hund eben halt, der sehr scheu ist, eben spazieren gehen und am nächsten Tag legen sie da jetzt eine umgekippte Mülltonne hin, die vorher da nicht lag, dann stoppt der auch auf 200 Meter Entfernung und sagt dir als Mensch, guck dich an und sagt, das war aber gestern nicht da. Man sieht schon, dass da auch schon wieder Parallelen zum Hund sind, aber die Lebensraumintelligenz, die ist beim Wolf erheblich ausgeprägter. Und dann gibt es noch zwei andere Formen von Intelligenz, die ich da komplett halber hier benennen möchte. Das ist einmal eben kollektive Intelligenz, also das Weiterreichen von Wissen. Da sind Wölfe auch erheblich besser als Hunde, weil das ist ja ihr Prinzip. Im Prinzip ist ja bei Wölfen auch durchaus nachweisbar, dass die richtige Familientraditionen haben, die sie an die nächste Generation dann weiterreichen als Wissen. Da sind Wölfe eben halt dem Hund mit Sicherheit überlegen. Und die sich auch zwischen verschiedenen Rudeln dann unterscheiden, diese Traditionen? Absolut, total krass. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten hier bei uns im Band vor 20 Jahren noch keine eingezäunte Autobahn. Und dann hat irgendein Wolf herausgefunden, dass nachdem der Zaun dann da stand, man große Hirschbullen, wenn man die per Zufall in Richtung Zaun scheucht, dass die dann mit dem Geweih da drin hängen bleiben, dass man die dann einfacher töten kann. Mhm. Und dann ist jetzt mittlerweile die vierte Generation, die das bewusst macht. Und die anderen Rudel können das nicht? Nein. Und dann zwei Rudel weiter, eben hier bei uns, dann nennt man Backcountry, wo da gibt es keine Autobahn, können die nicht. Woher? Ja. Da sind wir auch wieder eben halt bei dem Thema Lebensraum diktiert Verhalten. Also die Generationen von uns, die lernen genau das. Oder die Eisenbahntrasse, die hier durch Banff National Park geht, die wird benutzt, ganz bewusst. Und die Jungen lernen von den Alten auch, dass man eben halt energiesparend dann auf entweder der Eisenbahntrasse von Punkt A nach B läuft oder eben halt auf irgendwelchen Straßen hier irgendwo. Das lernt die nächste Generation und so geht das dann von Generation zu Generation im Wissen, was weitergereicht wird. Mhm. Das ist eindeutig. Und dann haben wir zum Schluss noch emotionale Intelligenz, wenn ich das kurz noch anfügen darf. Ja, und emotionale Intelligenz, da ist der Hund wieder super drin. Was heißt das denn, emotionale? Mensch und Hund ja nicht nur Verhalten angepasst haben, sondern zwischen Mensch und Hund haben sich auch Emotionen angepasst. Und passen sich auch weiter an. Ich meine, das ist ja ein ewiger Prozess. Also das ist das, was Hundebesitzer immer sagen, so, oh, wenn ich traurig bin, dann merkt das mein Hund und tröstet mich. Und das tut ein Wolf nicht oder nicht in dem Maße. Doch. Da sind sie ja wieder beide. Da ist ein Hund aber nur besonders gut eben drin im Zusammenspiel mit dem Mensch. Nee, wir können ja nachweisen seit vielen Jahren hier bei uns, dass wir wissen, dass die also trauern. Das ist ganz eindeutig. Das können sie eben mal am Heulverhalten, am Veränderten sehen. Ähnlich dessen wie Elefanten dann immer wieder auch dann zu den toten Skeletten wieder hinmarschieren. Mhm. Das ist ja auch allgemein bekannt mittlerweile. Ja. Das gibt es hier bei den Wölfen auch, ganz eindeutig. Das haben wir auch in Italien übrigens nachweisen können, bei den verwilderten Haushunden. Oder was natürlich bei denen auch sehr wichtig ist und kaum einer für möglich gehalten hätte, dass wenn einer verletzt wird, der eben nicht durch soziale Raster fällt, sondern die den eben halt dann durch soziale Unterstützung und durch ja sogar Nahrungstransport so lang pflegen, bis der wieder fit ist. Mhm. Ob sie es immer hinkriegen, steht auf einem anderen Blatt, aber sie versuchen es. Okay. Und das ist schon eine hochgradige emotionale Intelligenz, die da an den Tag legen. Ne? Ja. Weil sonst würde man ja sagen, okay, der ist jetzt gerne mehr fit genug, um eben dann das zu tun, was er normalerweise tut, den lassen wir jetzt einfach eben mal verrecken. Mhm. Ja, das tun sie aber nicht. Das ist das Interessante an der ganzen Sache. So, und auf den Hund jetzt wieder zurückzukommen, die emotionale Intelligenz, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, auf emotionaler Ebene, da wären wir eben halt bei Traurigkeit oder wenn man krank ist oder was auch immer, die ist auf jeden Fall vorhanden. Hier sind wir zwar in einem Feld, wo dann sehr viel Streit herrscht in der Wissenschaft. Ne? Das ist wahrscheinlich schwer messbar. Hm. Ja, Thema Emotionen ist ja mit Sicherheit nicht gerade von allen eben halt gleichermaßen anerkannt. Ja. Aber es gibt neurobiologische Untersuchungen von Panksepp und anderen Leuten, die eben halt positive Emotionen nachgewiesen haben. Oder Wissenschaftler wie hier bei uns, der berühmteste in Nordamerika ist der Professor Mark Peckoff, vielleicht schon mal gehört den Namen, die da ganz eindeutig von ausgehen. Und anhand der Beispiele, die ich jetzt bei den Wölfen benannt habe, wenn man das auf den Hund überträgt, wenn der eng mit Menschen zusammenlebt, in einer sozialen Mischgruppe eben halt mit Menschen und teilweise auch anderen Tierarten zusammenlebt, dann ist da mit Sicherheit auch ein emotionaler Austausch. Das ist für mich persönlich also keine Frage. Ja. Wo wir gerade schon noch kurz über das Verhältnis Hund und Mensch reden, versteht mich der Hund, wenn ich ihm was sage? Also kann der Wörter tatsächlich verstehen? Wie macht er das? Oder geht das alles über Tonfall, Klang und Inflection, wie heißt es auf Deutsch? Also quasi in der Stimme die Töne und nicht die Wörter. Oder Kontext spielt vielleicht auch eine Rolle. Auch. In erster Linie mal Stimmungslage. Mhm. Das können Sie ganz einfach überprüfen. Wenn Sie einem Hund eben halt freundlich Sitz machen, der sich hinsetzt und dann brüllen Sie einen Ansitz, wird er sich nicht hinsetzen, sondern eben halt die Ohren nach hinten legen, obwohl es dasselbe Wort ist. Okay. Also es sind Stimmungslagen, es sind aber nicht nur die verbalen Sachen, sondern eben halt auch besonders. Und da ist der Hund eben, weil er vom Wolf abstammt, halt auch besonders begnadet drin. Das sind die ganzen er ist ein nonverbaler Künstler. Sagen wir es mal so. Und jede winzig kleine Geste und Bewegungsintention, ein leichtes Räuspern, angefangen bis eben halt zu einem kleinen Stirnrunzeln oder was auch immer, erkennt der Hund auch zwischenartig, weil die Leute immer denken, das, was Hunde untereinander machen, innerartig, verstehen sie mit eben halt anderen Spezien nicht, das ist völliger Unsinn. Und man weiß eben halt aus verschiedenen Vergleichen, dass der Hund gerade auf diese ganzen winzigen Gesten beim Menschen halt besonders achtet und daraus seine Rückschlüsse auch ziehen kann. Also die Wörter selber, die spielen da keine große Rolle, aber ein normaler Durchschnittshaushund, wenn man es nur aufs Verbale bezieht, kann schon durchaus 30, 40 im Schnitt mal locker lernen. Ich hätte noch mal eine Frage zu einem Thema, was wir vorhin schon gestreift haben. Und zwar scheint ja diese Unterscheidung, die ein Wolf macht, ob jetzt ein Hund zu seiner eigenen Art gehört oder eher ein Beutetier ist, ein sehr schmaler Grat zu sein. Also ich habe gelesen, dass wohl in dichter besiedelten Gebieten, wo es Wölfe gibt, dass Hunde auch wirklich zum Nahrungsspektrum der Wölfe gehören. Andererseits gibt es eben auch Paarungen und Hybriden. Also aus der Freilandforschung wissen wir, dass die größere Kaninenart die nächst kleinere Kaninenart als Konkurrenz behandelt. Also Wölfe scheuchen Kojoten, Kojoten scheuchen Füchse, um das mal simpel zu machen. So, das heißt also erstmal ist es Konkurrenz, grundsätzlich. Deswegen werden eben halt dann sehr häufig eben auch Hunde, beispielsweise in Schweden passiert das bei der Jagd ja recht häufig, dass da Jagdhunde irgendwo den Jägern durchgehen, kommen in irgendeinen Wolfs Rendezvous-Gebiet oder womöglich an einem Kadaver, wo die gerade sind oder sonst was und weg sind sie, ne? Ja, und die werden dann aber auch gefressen. Aber dass sie zum Nahrungsspektrum gehören, das liest man immer wieder, das kommt auch hier und da mal vor, ist aber im Prinzip eben halt eher doch selten. Also solange genug Beutetiere, natürliche Beutetiere da sind, wird der Hund nicht unbedingt dann pauschal als Nahrung angesehen. Ja. Ist mehr Konkurrenzdenken, killen, weg damit so ungefähr, ne? Okay. Die Hybridisierung, die hatten wir ja schon durch, die haben wir ja besprochen, indem das eben nur da passiert, wo halt sexuelle Engpässe bestehen. Also wenn sie einen gesunden Wolfsbestand haben, dann wird der sich nicht nur, weil dann da auch jede Menge Hunde rumlaufen, großartig verpaaren. Das kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Also insofern sind sie eher Konkurrenten. Aber das war bei den verwilderten Haushunden übrigens auch so. Das ist nichts Wolfsspezifisches. Deswegen wollte ich eben gerade dieses Beispiel benennen. Denn wir hatten also bei uns in Italien beispielsweise auch Füchse. Und die verwilderten Haushunde haben die Füchse als Konkurrenten angesehen und die immer verscheucht von den Futterplätzen angefangen, bei den Höhlen verscheucht, wenn sie in der Nähe von den Höhlen auftauchten und so weiter. Okay. Dann ist übrigens deswegen so wichtig, dass man große Hunderassen und kleine Hunderassen zusammen sozialisiert, damit dieser Effekt beim Haushund nicht weiter später auf der Hundewiese stattfindet. Ach so, okay. Ja, ja. Weil ja immer die Diskussion ist, soll man Kleine mit Großen zusammentun, weil die Größen könnten ja da drauf fallen und den verletzen und bla bla bla. Ja. Das ist gar keine Option. Natürlich braucht man da Fingerspitzengefühl, wenn man die in Papillon mit einem Labrador dann da zusammen in der Welpenstunde rumhopsen lässt. Aber Umkehrschluss wäre das, was ich eben gesagt habe. Man würde es nicht tun und hätte den Effekt, den ich gerade benannt habe, dass der nächstgrößere, den nächstkleineren eben mal durch die Gegend scheucht. Okay. Noch zu einem anderen Unterschied zwischen Wölfen und Hunden. Also soweit ich weiß, können Wölfe auch bellen, tun das aber quasi nie. Und Hunde können auch heulen, tun das aber auch eher selten. Woher kommt das denn? Das ist ein völliges Klischee. Okay. Und stimmt überhaupt nicht. Also erstens mal, selbstverständlich können Wölfe bellen. In letzter Zeit hört man das hartnäckig. Also erstmal Wölfe klar und deutlich bellen in Alarmsituationen. Mhm. Ausgesprochen massiv sogar. Und eben halt auch bei der Verteidigung von ihren Welpen an den Höhlen. Mhm. Also richtig bellen. Der einzige Unterschied ist, dass sie das sehr monoton tun. Also der Unterschied zum Hund ist, dass der Hund eben halt ein Riesenspektrum an Belllauten hat. Die hat der Wolf nicht. Der Wolf, der macht also von Buff bis hin zu eben halt wirklich einem monotonen Bellton, sage ich jetzt mal. Der hört sich immer relativ gleich an. Und dementsprechend, Hund gerade benannt, der hat ja was weiß ich, wie viele Belltöne, ne? Ja. Also aus dem ursprungs einfachen, monotonen Bellen vom Wolf ist dann eben halt das variable, rassespezifische, teilweise ja auch sehr, sehr variable Bellverhalten vom Hund entstanden. Mhm. So, jetzt zum Heulen von Hunden, die das so selten tun, das stimmt ja auch überhaupt nicht. Das kommt ja sehr auf die Rassen an. Nordische Hunde beispielsweise bellen so wie überhaupt nicht und heulen ständig und dauernd und nur. Okay. Nehmen Sie mal einen Husky oder nehmen Sie mal einen Alaska Malamut oder ich habe einen Leica oder nehmen Sie Grönlandhunde und wie sie alle heißen. Das ist ja ein riesen, ganz große Menge Hund, die heulen sehr wohl. Und interessanterweise übrigens heulen eben auch noch ganz normale Haushunde, wenn beispielsweise eine Feuerwehr vorbeifährt oder ein Krankenwagen, will sagen, ein ganz bestimmter hoher Ton anscheinend die animiert zum Heulen. Das hat man ja oft, dass Leute das berichten, ne? Immer, da kommt der Feuerwehr, auch mal ein Hund, der heult da. Das machen die Wölfe immer so. Aber wenn hier die Eisenbahn, die schon benannte, durchfährt und eben halt mit diesem Hubton, oder wie nennt man den, nicht Hupen, wissen, was ich meine, ne? Ja, Eisenbahn. Ja, dieser Sound ja, da, wie auch immer man den jetzt nennt, dann fangen unsere Wölfe, unsere freilebenden Wölfe auch an zu heulen. Ja. Also da sind schon Parallelen. Ja, das Heulen hat ja bei Wölfen oder dann wahrscheinlich auch bei Hunden eine soziale Funktion, oder? Ja, natürlich, ja, nur gut, also Heulen hat ja verschiedene Gründe. Da unterscheiden die sich sehr, sehr, da haben sie einen sehr, sehr guten Punkt getroffen. Hunde würden also beispielsweise im Gegensatz zum Wolf nicht an der Territoriumsgrenze zur Verteidigung ihres Reviers primär heulen, sondern bellen. Mhm. Und dann würden Wölfe das genau umgekehrt machen. Also damit erst gar kein Kontakt stattfindet mit Fremden, heult man vorher schon und gibt im Prinzip die Information raus, dieses Revier ist besetzt. Okay. Das ist schon ein Unterschied. Das ist aber schlicht und ergreifend deswegen, weil eben mal die Hunde natürlich in der Nachbarschaft an Haustür leben, zu vermuten zumindest. Ja. Ne? Und dass Wölfe dann so im Rudel heulen, vermitteln die damit auch tatsächlich die Information, wie viele sie ungefähr sind? Oder ist das, weil es dann lauter ist? Oder? Das geht noch viel weiter. Da gibt es ja wunderschöne Studien zur Vokalisation von Wölfen. Also territorial haben wir benannt. Dann hat jeder eine eigene Frequenz und Sequenz, auf der er sendet. Mhm. Und kann damit sofort unterscheiden, wenn sie, die sind ja nicht immer zusammen. Das ist ja auch so ein Klischee, dass Wölfe immer zusammen sind, sondern die sind ja auch in unterschiedlichen Gruppen unterwegs und so weiter. Oder die Jungen machen ihr eigenes Ding mal. Und wenn die dann zurückkommen, dann heulen die erstmal. Und geben bekannt, wir gehören zur Familie. Mhm. Und damit die zu Hause sind, wissen, aha, das ist kein Fremder, das ist einer, der gehört zu unserer Gruppe. Ja. So, das Nächste, was zu machen, ist eben halt, kleine Gruppen können ihr Heulverhalten komplett umstellen, hat der Fred Harrington hier wunderschön dokumentiert, indem also eine kleine Gruppe in Gebieten, wo man sich nicht sieht, also die sehr bewaldet sind, so machen kann, als wenn es eine größere Gruppe wäre. Wie geht das? Also die fuschen, die blöffen über territoriales Heulen, was sie verändern können. Okay. Und die neueste Studie, die es jetzt hier gibt, hier aus Wood Buffalo National Park, ist, dass also die dann, weil das sind also Wölfe, die ihr primäres Beutetier Bison haben. Und die umringen die über etliche hundert Meter Entfernungen in kleineren Gruppen. Und wie bei uns beim Walkie-Talkie, dann gibt der erste einen Heulton bekannt und der zweite sagt dann, ich bin auf Posten. Und sagt der dritte, wir auch und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt also, es ist ein unglaubliche Facetten drin in dieser ganzen Heulerei. Und das ist wohl letztendlich auch der Grund, warum beim Hund, der dann zwar eben halt mehr bellt als heult, diese ganzen Facetten dann auch in dem Leben mit Mensch integriert. Es gibt ja verschiedene Belltöne bei Hunden, die sind ja nur auf den Mensch gerichtet. Mhm. Also was der Wolf eben an dem Lebensraum mit der Bisons tun, wie eben erwähnt, macht der Hund eben halt dann im Zusammenleben mit dem Menschen. Das macht ja auch Sinn. Aber die Variabilität der Vokalisation, die man immer dachte, wäre pauschal nur aus reiner Domestikation entstanden, mit dem Trugschluss, Wölfe würden eben halt nicht bellen, die habe ich ja gerade erklärt. Ne? Mhm. Und der Mensch reagiert irgendwie besser aufs Bellen als aufs Heulen, also bellt der Hund eher, wenn er mit dem Menschen irgendwie kommunizieren will. Ja, da sind ja Hunde, sind ja hochgradig flexibel. Also ja. Ich habe ja schon gesagt, ich habe unter anderem einen nordischen Hund, schon die dritte Generation mittlerweile. Und mit dem heule ich sehr, sehr viel. Okay. Und anstatt den zu rufen, komm hierher, heule ich, und dann kommt er. Aber das ist eine Spezialisierung der Rasse. Wenn ich das mit meiner Ovčarka-Hündin machen würde, und vor kurzem ist leider unsere Dackelhündin gestorben, die Dackelhündin hätte das nie gemacht. Mhm. Also das muss auch eine gewisse Eigenschaft schon aus der Rassenspezifigkeit herkommen. Und bei den Norden ist die eben halt vorhanden. Wenn Sie diese Begrüßungszeremonien sehen beispielsweise, wenn Hunde zusammenkommen, ja. Das hat man bei den verwilderten Haushunden auch. Die haben übrigens auch sehr viel geheult. Mhm. Immer dieses Zusammenkommen, und was eben halt dann der Begrüßung diente, war also immer mit sehr viel Heulen in Verbindung. Und das haben sie eben halt bei Huskies oder eben halt anderen nordischen Hunden genauso. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr eingehen auf die Erforschung des Verhaltens von Wölfen und Hunden. Können Sie da einfach nochmal verschiedene Sachen schildern, wie man das so macht und mit welchem Ziel? Ja, also ich kann jetzt nur von uns hier reden. Wir machen eben halt den Schwerpunkt auf direkten Verhaltensbeobachtungen. Voraussetzung ist natürlich erstmal, dass Sie dann halt drei Dinge tun. Erstmal müssen Sie sich dann in dem Lebensraum auskennen. Jetzt machen wir das ja 19 Jahre. Wir kennen die ja im Prinzip dann alle von jung an. Da sind wir beim zweiten Stichwort. Jetzt können Sie sich ja nicht drei Meter davor in der Wolfshöhle setzen, sondern haben wir sogenannte Fotofallen. Die Fotofallen machen ja nicht nur Fotos, sondern machen ja auch Videosequenzen. Mhm. Also wir kennen alle vom ersten Tag, die aus der Höhle kommen. Und dann werden die dann also erstmal die Geschlechtszuordnung gemacht, männlich, weiblich, wie viel sind, wer dazugehört zur Familie, wer dann neu zugekommen ist. Die dritte Komponente über Code machen wir DNA, also verwandtschaftliche Bestimmungen. Ja. Späterhin. Und dann machen wir vor allen Dingen eben halt Charakter, Persönlichkeitsüberprüfungen, weil dann so eine Kanidengesellschaft, gleiches gilt für Hunde übrigens auch, aus drei verschiedenen Typen besteht, so nenne ich sie jetzt erstmal der Einfachkeit halber. Ungefähr mit 8. Lebenswoche haben sie also einen sogenannten Kopfwolf oder Hundetypus, so ein Leader-Typus. Mhm. Dann haben sie so ein ganz extrem unterwürfiges Tier. Und der Rest, das sind die meisten in so einem Wurf, sind sogenannte gesellige Typen, also sozial gesellige Typen. Fangen wir mit dem ersten Typ an. Dann ist in der Wurfswelt der als erster abwandert, der versucht einen eigenen Laden aufzumachen, der fühlt sich zu höheren Berufen. Mhm. Und wenn der jung ist, dann zeigt er erheblich weniger Spielhäufigkeit als die anderen und erheblich weniger Kontaktfreudigkeit. Mhm. Daran kann man dann eben halt festmachen, an den beiden Komponenten. Das Seelchen, so nenne ich es mal, ne, das unterwürfige Tier, würde gerne spielen, wird aber von den anderen gemieden oder gemobbt. Das wäre das, was in der Wildnis im Gegensatz zum Gehege interessanterweise auch früh abwandern würde. Ja. Also die sind zwar ein knappes Jahr noch im Revier irgendwo, haben aber kaum Kontakt zu den anderen. Und im Gehege sind das ja die vier berühmten Prügelknaben, die Omega-Wölfe, die sogenannten, die gibt es in der Wildnis nicht. Das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Gehege und Freilandbeobachtung. Weil sie im Freiland einfach abhauen? Die hauen ab. Okay. Die sind aber meistens am Rande, die kriegen sehr selten Kontakt, kommt zwar mal vor mit anderen, aber seltener. Das sind, wie man im Englischen hier bei uns so schön sagt, the lonely wolves. Mhm. Ja, so bezeichnen wir die hier. So, und dann bleiben die Geselligen über, das sind die, die sehr lange bleiben. Teilweise haben wir ja beispielsweise auch Doppelwürfe und Dreifachwürfe. Es stimmt ja nicht, dass sich nur die Alphas verpaaren, das ist ja auch so ein Klischee, was man immer wieder gerne liest und hört. Es gibt also richtige Kitas mit 4 Wolfsmüttern und 28 Kinder zusammen großziehen und solche Dinge mehr. Und das sind die geselligen Typen, das sind die Verspielten, das sind die Interagierenden, die sozial Interessierten und die hängen eben halt meistens auch im Pulk rum. Und das Dreiermodell, was ich jetzt gerade benannte, gibt es eben halt bei Hunden auch. Da sind wir gerade noch dran am Arbeiten mit etlichen Züchtern. Ob das für alle Hunderassen gilt, wissen wir nämlich noch nicht. Es gilt aber für Kojoten und andere Kanidenarten generell. So, und jetzt kommt es eben halt drauf an, was für ein Typ ich jetzt da habe. Wenn ich den natürlich jetzt, nehmen wir jetzt so einen Kopfhund, den würde ich jetzt also immer negativ behandeln, dann kann da auch ein Würstchen noch draus werden, ne? Damit ich hier nicht missverstanden werde. Ja. Aber die Verhaltenstendenzen sind da. Mhm. Und dann ungefähr ab 8. oder 9. Lebenswoche. So, das wissen wir dann eben und danach gucken wir jetzt, wie sich die ganze Sache entwickelt. Also bestätigt das, was ich jetzt eben gesagt habe, sich ja oder nein. Und dann schauen wir eben halt und stellen dann fest, dass es eben als absolut unterschiedliche Persönlichkeiten vom Typus her gibt. Und dann kommt die individuelle Note noch oben drauf. Das sind also bestimmte Fähigkeiten, die die haben. Mhm. Und dann gibt es eben ein sogenanntes Prinzip, was wir auch immer überprüfen, A-Typ, B-Typ. Das ist the bold type und the shy type, also der wagemutige und der schüchterne, zurückhaltende. Und interessant ist bei den Studien über 19 Jahre, bis auf eine einzige Ausnahme, die wir hatten, die Leittiere, also die Eltern, sind fast immer eine Kombination aus A- und B-Typ. Ah ja. Das ist sehr, sehr interessant, weil im Prinzip ist das eben so, dass die sich gegenseitig dann halt ja, ergänzen. Wie bei einem Yin und Yang System, ja. Wissen Sie? Ja. Ja. Sie haben jetzt vorhin erwähnt, dass Sie insbesondere beobachten, Fotofallen und so weiter. Das heißt, Sie machen keine gezielten Experimente in dem Sinn, dass Sie da so einen Wolf aus dem Rudel rausholen und ihn dann in irgendeiner Art und Weise, wir haben vorhin über diese Zeigeexperimente geredet. Nein, das sind ja freilebende Wölfe. Nein, wir machen aber Tests, wir machen eben halt umgekehrt, eben so A-Typ, B-Typ beispielsweise. Ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ich weiß also, sie kommen jetzt da und da raus und laufen dann auf der Straße lang in Richtung Westen und kommen dann 5 Minuten dran vorbei, einfach weil ich den ihre der typischen traditionellen Eigenschaften jemals kenne, da lege ich dann eine Bananenschale hin. So, okay. Und der A-Typ, der würde jetzt eben halt dann Richtung Bananenschale relativ flott hinmarschieren und das kannst du dann so untersuchen und dann eben halt so, das sind so die Kontrollettis, wissen Sie, was ich damit meine? Ja. Die wollen alles kontrollieren, so, die wollen immer gucken und machen. So, und dann wissen wir, aha, das ist ein A-Typ, der da zur Bananenschale geht und der B-Typ als Charaktertyp, der würde jetzt erstmal stoppen, abwarten und dann eben erstmal entscheiden, was er als nächstes tut. Also man kann bei freilebenden Wölfen sowas eben halt auch durchaus machen. Das ist halt, was wir dann auch tun. Wir schauen eben halt dann erstmal, wie viel A- und wie viel B-Typen sind halt dann in den Gruppen drin und beschreiben eben halt dann denen ihre typischen Verhaltensweisen und da hat jeder so sein eigenes Ding. Also als individuelle Persönlichkeiten kann man sagen. Aber es gibt eben diese grobe Unterscheidung, wo man dann sehen kann, dass dann also der Grundtenor des Verhaltens sich von vornherein unterscheidet. Und beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Der A-Typ, das ist der Kontrolletti, nochmal. Wenn der alles kontrollieren kann, prima, toll, alles super. Wenn der aber in eine Lebenssituation reinkommt, die er versucht zu kontrollieren, aber nicht kontrollieren kann, dann wird er konfus. Dann weiß er nicht mehr, was er machen soll. Währenddessen der B-Typ, dann ist so einer, der guckt sich das erstmal an. Oder machen wir es ganz überspitzt formuliert, damit Sie das Bild besser verstehen. Angela Merkel ist ein B-Typ. Okay. Verstehen Sie, was ich damit meine? Ja, klar. So, klar. Ja, das ist ein klassischer, typischer B-Typ. Und die warten dann erstmal ab. Und wie sagt Gorbatschow immer so schön, denen ihr großer Nachteil ist, wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Also jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Und wenn einer von den beiden unnütz wäre, von den Typen, dann hätte die Evolution dafür gesorgt, dass einer von den Typen ausgestorben wäre. Ne? Hat es aber nicht. Ja. Nochmal zurück zu Ihren Beobachtungen. Also Sie beobachten das Verhalten der Wölfe. Machen Sie auch andere Sachen wie, keine Ahnung, Kotuntersuchungen, Spuren, Suchen? Ja, sicher, klar, natürlich. Ja, ich meine, das geht also, das ist ein Riesenkomplex. Also erstmal brauchen wir ja sowieso Kot, damit wir eben halt wissen, wer miteinander verwandt ist. Mhm. Wobei wir die von klein an, wie eben beschrieben, kennen. Und insofern also direkt sehen, ob da jetzt ein Fremder dazugekommen ist oder nicht. Also, aber man weiß es ja nie 100%, deswegen dafür erstmal DNA. So, wenn wir sie dann nicht sehen, wir sind unterwegs, ich setze ja auch Hunde ein für Spurenarbeit. Wenn wir sie dann nicht sehen, dann haben wir einen Katalog für die Spuren. Die haben ja verschiedene Trittsiegel. Ah ja. Und die Trittsiegel haben eine bestimmte Größe. Und dann wissen wir auch, wenn wir sie nicht sehen, wer jetzt eben halt wer ist. Mhm. Und in was für eine Richtung sie gelaufen sind und wie lang das her ist und so weiter, weil wir auch danach sehen können, ob die ein traditionelles Wegenetz haben, ja oder nein. Und die Antwort ist ja. Mhm. Aber das geht noch viel weiter, weil wir ja nicht nur Wölfe gucken, das stimmt ja gar nicht, sondern wir schauen ja im Prinzip Ökosysteme. Ja. Also die Zusammenhänge zwischen allen möglichen Tierarten. Und die ist eben halt insofern interessant, als dass wir vor 2 Jahren jetzt rausgefunden haben, quantitativ jetzt mittlerweile auch beweisbar, dass es nicht stimmt, dass der Hund domestikationsbedingt eben halt so einmalig aufgrund der Domestikation die Fähigkeit hat, mit Menschen zu leben oder mit anderen Tierarten. Da dachte man ja immer, das wäre Haustierwerdung. Mhm. Und heute wissen wir, dass das völlig falsch ist, sondern dass er die Fähigkeit vom Wolf geerbt hat, weil unsere Wölfe und nicht nur unsere, wie sich jetzt rausstellt, sondern verschiedene Leute gucken das da auch ein bisschen näher hin, sich mit Raben sozialisieren. Also Raben wachsen mit Wölfen zusammen als Kinder schon auf. Und was machen die gemeinsam? Die haben ihre Nester direkt über der Wolfshöhle, maximal 200 Meter entfernt. Und die Welpen interagieren schon mit den Raben. Und wir wissen eben halt heute, dass dieser Sozialisationsprozess von den Raben und den Wölfen sehr, sehr enger ist und dass deswegen der Hund eben die Fähigkeit aufgrund seiner Abstammung vom Wolf mit anderen Tierarten zusammenzuleben eben halt dann entwickelt hat und weiterentwickelt hat. Und das geht also so weit, es ist eben nicht nur ein symbiotisches Verhältnis, weil derer gibt es ja viele, ne? Ja. Natürlich haben dann alle ihre Vor- und ihre Nachteile dabei. Also symbiotische Dinge spielen sich da schon ab. Die Raben kommen eben halt an Fleisch dran und die Wölfe haben einen Vorteil, indem die Raben eben halt dann, wenn sie auf Bäumen sitzen, die Gefahren schneller erkennen und ihnen mitteilen. Deswegen sagen die Indianer ja schon seit geraumer Zeit, dass die Raben die Augen der Wölfe sind. Ah, okay. Und das ist also eine sehr, sehr enge Angelegenheit. Und die marschieren jetzt, dann müssen Sie sich richtig so vorstellen, die Wölfe, die liegen jetzt so rum, dann stehen die auf, dann werden die wach. Dann marschieren die los, dann fliegen die Raben über denen, wie so eine Luftwaffe, müssen Sie sich das vorstellen. Dann sind die richtig zusammen unterwegs und entweder haben sie jetzt Jagderfolg oder nicht. Und dann kehren die wieder nach einem gewissen Zeitraum wieder nach Hause zurück. Krass. Dann machen die also in 80% der Zeiten zusammen. Okay. Sie haben jetzt erzählt, was Sie da alles machen. Was wir am Anfang irgendwie übersprungen haben, ist im Rahmen von welcher Institution oder wie auch immer untersuchen Sie denn das jetzt da? Ist das Ihr Privat? Mittlerweile ja. Nee, angefangen hat das 1991, hatte ich schon mal kurz darauf hingewiesen, ein Freund von mir mittlerweile, der damalige Projektleiter ist, der Paul Paquet, Biologe hier von der Uni in Calgary, der hat eben halt ein Wolfsprojekt hier gehabt damals. Wo ich dann halt als Volontär mitmachen durfte. Mhm. Dann habe ich damals die ganzen Höhlenbeobachtungen gemacht. Und dann ist dem sein Projekt nach 5 Jahren fertig gewesen. Und dann war ich dann die ganze Zeit immer jedes Jahr hier. Am Anfang immer nur 2 Monate. Und dann wurde es immer länger und immer länger. Und dann habe ich das im Prinzip halt dann weitergeführt. Aber finanzieren tun wir das Ganze also alles selber. Ah, okay. Das machen wir also über Wolfspatenschaften. Die Leute können ja Wolfspatenschaften übernehmen. Und dann natürlich durch unsere Bücher und Vorträge und Seminare und dergleichen Dinge mehr. Finanzieren wir das also im Prinzip dann aus eigener Tasche. Blöde Frage, warum machen Sie das? Klar, ich meine, Sie haben natürlich vielleicht einfach persönliches Interesse oder der wissenschaftliche Forscherdrang an der Stelle. Oder gibt es da auch, in Anführungszeichen, greifbare Dinge? Können wir aus der Wolfsforschung was über den Umgang zwischen Mensch und Hund lernen? Also warum? Ja, natürlich. Also in erster Linie können wir Menschen mal über uns selbst was lernen. Okay. Denn wenn sie die ganzen sozialen Belange und die ganzen Dinge, die man eben mal bei Wölfen dann wunderschön sich anschauen kann, da könnten viele Menschen sich mal ein Scheibchen von abschneiden, ne? Also Stichwort in Altersheimer abschieben und keine Jobs mehr für Leute mit 50. Das ist ja das Interessante. Wir haben ja auch hier Beispiele von Wölfen, die nicht mehr Leittiere sind aufgrund ihres Alters, wo man dann immer vorher dachte, die würden jetzt dann eben halt dann entweder gekillt oder aus den Gruppen rausgeschmissen. Das ist nicht so, war bei den verwilderten Hausen in Italien übrigens auch nicht so, sondern Weisheit zählt. Weisheit hat auch Wertschätzung in Gruppen. Wird dann unabhängiger Berater. Weil er immer auf diese Fortpflanzung früher sich berufte, so nach dem Motto, wer oben ist, der darf sich fortpflanzen und deswegen, wenn der das nicht mehr kann, dann ist der weg vom Fenster. Das ist überhaupt nicht so. Also Wissen ist Macht. In unserem letzten Buch hier, Wölfisch für Hundehalter, um auf die Frage von eben zu kommen, haben wir genau deswegen dieses Buch geschrieben. Deswegen heißt das ja auch so. Wölfisch für Hundehalter bedeutet ja im Prinzip, was kann ich mir jetzt als ganz normaler Herr Schmitz mit Arco da rausziehen und was kann ich eben halt dann über mich selber lernen. Da wären wir bei den sozialen Belangen, die ich ja schon benannt hatte. Und auf der anderen Seite eben halt aber auch Rückschlüsse auf die Mensch-Hund-Beziehung schließen. Gut, das waren jetzt so der Nutzen, den Hunde oder Menschen aus dieser Forschung ziehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass auch zum Schutz des Wolfes, wo das notwendig ist, also der Wolf scheint ja nicht überall bedroht zu sein, aber in den Gebieten, wo es notwendig ist, die Forschung natürlich auch beitragen kann. Natürlich, aber das ist bei uns jetzt hier im Prinzip nicht der Gegenstand der Dinge. Das ist in anderen Ländern mit Sicherheit so. Das haben ja auch verschiedene Beispiele gezeigt. Also der Schutz beispielsweise des italienischen Wolfes in den 70er Jahren durch Eric Ziemen und Luigi Brittani. Da gab es ja nur noch knappe 100. Und heute haben wir 600 in Italien nicht nur, sondern die wandern jetzt in der Schweiz und haben einen Bestand in den Seealpen in Frankreich etabliert. Und wandern also durch halb Mitteleuropa. Da sieht man, dass solche Sachen eben halt sehr wohl einen großen Effekt haben. Jetzt ja. In Kanada natürlich ein bisschen anders. Wir haben also hier bei uns in Kanada circa 100.000. Oh, okay. Ja, also die Frage stellt sich jetzt dann vielleicht in ein paar Ecken, wo dann eben halt Extremkonflikte sind. Aber im Großen und Ganzen sind die ganzen Bestände hier ausgesprochen stabil. Die werden ja auch bejagt hier und trotzdem sind sie stabil. Also insofern hat man natürlich jetzt hier auch eine ganz andere Voraussetzung. Okay, das war jetzt ein sehr kurzweiliger, wie ich finde, Streifzug durch die Welt der Hunde und Wölfe. Ja. Mit den Fragen sind wir durch. Dann würde ich sagen, einfach ganz herzlichen Dank an Sie nach Kanada. Von meiner Seite auch. Dankeschön. Ja, kein Problem. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr fandet es genauso kurzweilig wie Markus und ich. Herr Bloch hat ja sehr lebendig erzählt und dafür nochmal einen ganz herzlichen Dank an ihn. Es lohnt sich vielleicht auch nochmal einen Blick in die Shownotes zu werfen. Es sind ja einige Namen auch während des Interviews gefallen. Die sind in den Shownotes aufgeführt, da könnt ihr nochmal nachschlagen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.